Deutschlandfunk. Nachtradio. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen und bis 3 Uhr geht es weiter um das Sgt. Pepper Album der Beatles. Im Juni 1967 kam es heraus und setzte damals neue Maßstäbe, was man alles auf einem Album anstellen kann. Ein Jahr vorher hatte Brian Wilson mit seinem Pet Sound Album für die Beach Boys ja etwas Ähnliches produziert. Nicht musikalisch, aber von der Konzeption, der Zusammenstellung, dass ein Album nicht eine bloße Aneinanderreihung verschiedener Stücke ist, sondern viel mehr sein kann mit einer Art Grundstimmung, einem inneren Zusammenhalt. Und gerade Wilson war nach Pet Sounds ja schon wieder auf der Suche nach dem ganz anderen. Sein Smile-Album sollte noch innovativer werden. Und als er dann im Radio Strawberry Fields Forever hörte, die Single zum Album, zusammen mit Penny Lane. Damals wurden die Singles ja extra veröffentlicht, jedenfalls bei den Beatles, und waren nicht auf den Alben. Also war diese Single im Februar 1967 schon mal das erste Lebenszeichen nach dem Revolver-Album von August 66. Und kurz nachdem Brian Wilson also diese neuen Beatles gehört hatte, brach er die Aufnahmen zum geplanten Smile-Album ab. Die Beatles waren zuerst dort, wo er auch hin wollte. Mit seiner Musik. Ganz am Ende von Seite 2 auf dem Sgt. Pepper Album ist die berühmte Auslaufrille, aufgenommen am 21. April 1967, auch das ist dokumentiert. Spontaner Unsinn auf 2x2 Spuren, anschließend auseinander und wieder zusammengeklebt und rückwärts abgespielt. Das Original-Vinyl-Album hatte also eigentlich eine unendliche Spieldauer. Wir könnten das jetzt auch bis 3 Uhr so weiterlaufen lassen. Das ist nämlich hier meine alte Original-Vinyl-Platte. Eben zu Beginn übrigens live Jimi Hendrix. Aber jetzt, wenn ich dann auch mal Lust auf etwas anderes habe, neben Elton John die bekannteste Coverversion. We'll be right back.

Ringo Starr hatte ja auf jedem Beatles-Album seine Gesangsnummer. Bei Sgt. Pepper war es With a Little Help from My Friends. Joe Cocker hatte mit seiner Version, die mit dem Schrei, seinen ersten Hit. Danach die Wiederholung des Titelstücks Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Auf dem Album zwischen Good Morning, Good Morning und A Day in the Life, eben in einer Live-Version von Paul McCartney und Band, da geht es dann mit der Schlussabteilung aus Abbey Road direkt weiter. Und gleich noch ein McCartney-Song hinterher, Fixing a Hole. Das war das erste Mal überhaupt, dass die Beatles nicht in den EMI-eigenen Abbey Road Studios aufnahmen. Das kann man alles, wenn man will, ganz genau nachlesen. Und zwar war das am 9. Februar 1967 im Regent Sound Studio mitten in London in der Tottenham Court Road. Und was man alles von manch anderen Stücken weiß, wie sie sich entwickelten im Laufe der Produktion und was alles an Studio-Tricks mit im Spiel war. Bei Fixing a Hole ging alles ganz schnell und unkompliziert. Hier die Originalversion. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. It really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Sylvia standing there who disagree and never win and wonder why they don't get in my door. I'm painting a room in a colorful way and when my mind is wandering, there I will. I love to. nobody spoke, 'cause I went into a dream. Jetzt habe ich innerhalb weniger Wochen dreimal Mark E. Smith gespielt. Einmal mit seiner Band The Fall. Die haben ein neues Album, das gerade jetzt erst im Frühjahr erschienen ist. Dann zusammen mit Jan Werner und Andy Thoma. Mark E. Smith als Sänger beim gemeinsamen Projekt von Südenfett. Und eben wieder mit The Fall vor 20 Jahren mit einer Version von A Day in the Life. Für seine Mark E. Smiths Verhältnisse ziemlich gesungen und weniger genölt als sonst. Und wer von Anfang an dabei war und gut aufgepasst hat, der wird einen Titel vermissen, der bislang noch gar nicht gelaufen ist, weder im Original noch in einer Coverversion. Das ist Being for the Benefit of Mr. Kite mit den vielen Orgeln, teilweise von den Beatles selbst gespielt, teilweise aus dem EMI-Archiv, ein junger Tape-Operator. Sowas wie ein Hilfsingenieur, musste aus ganz vielen Bandschnipseln, genau abgemessen nach Taktlänge, diese Art Jahrmarkts-Rummelplatz-Atmosphäre zusammenkleben. Und habe ich überhaupt schon gesagt, habe ich nicht, dass George Martin als Produzent nur zwei Vierspurmaschinen zur Verfügung hatte, die dann, wenn nötig, per Hand synchronisiert wurden, also einfach gleichzeitig abgefahren wurden. Und wo dann gehofft wurde, dass sie im Takt sind. Das ist schon erstaunlich, mehr als erstaunlich. Thank you. Original und nachgespielt. Erst die Beatles vom Sgt. Pepper Album Being for the Benefit of Mr. Kite. Danach die famosen Sonic Youth aus New York, ihre Version von George Harrisons Within You, Without You. Und wer vorhin bei Michelle Schockt kurz überlegt hat, wie geht das Lied eigentlich nochmal genau? Hier kann er sich auf den Stand des Originals bringen. Lovely Rita. Get mad at my school. The teachers who taught me weren't cool. You're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit it's getting better, a little better all the time. I have to admit it's getting better, it's getting better since you've been mine. Me used to be angry young man, me hiding me head in the sand. You gave me the word I finally heard. I'm doing the best that I can. I've got to admit it's getting better, a little better all the time. To admit it's getting better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better, better, better. It's getting better all the time. Better. I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene. I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better all the time. Yes, I admit it's getting better, it's getting better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better, better, better. It's getting better all the time. Better, better, better. Getting so much better all the time. Vor wenigen Monaten erschien das Debütalbum The End of History des irischen Sängers, Stückeschreibers, aus Dublin kommt da, Fionn Regan, eben seine Version von Getting Better. Die ist mitenthalten in einer Tribut-CD zum 40-jährigen Jubiläum des Sgt. Pepper-Albums und gehört hier, wie ich finde, mit zu den besten, weil sie sehr anders ist, aber gar nicht gewollt oder angestrengt. Zurück zu den Fab Four und ihrem Wirken in den Abbey Road Studios. Dort griffen sie mehrfach auf das Geräuschearchiv der EMI zurück. Die Orgeln für Benefit of Mr. Kite, Publikum, Applaus, Lachen für zum Beispiel Sgt. Pepper oder Tiere für Good Morning, Good Morning. Hier waren es aus der Kollektion Volume 35, Animals and Bees, sowie Volume, also Ausgabe 57, Fuchsjagd. Die hören wir jetzt allerdings alle nicht und auch nicht die Bläser und sonstigen Overdubs, Leadgitarre, Chor, denn es ist der ganz rohe, live eingespielte sogenannte Basic Track zu finden auf der Anthology Nummer 2, Good Morning, Good Morning. Life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Going to work, don't wanna go. Feeling low down. Heading for home, you start to roam. Then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Everywhere in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. In der ersten Stunde lief schon die Elton John-Version von Lucy in the Sky with Diamonds, seine Nummer 1-Single in den USA. Die Beatles selbst haben ja keine Single aus dem Sgt. Pepper-Album veröffentlicht. Allerdings wurden Penny Lane und Strawberry Fields Forever auch während der 4 Monate aufgenommen, die sie für Sgt. Pepper im Studio waren. Ich sagte es vorhin schon. Und auch noch ein drittes Stück, George Harrisons Only a Northern Song. Das war dann mit enthalten im Soundtrack zum Yellow Submarine Zeichentrickfilm ein Jahr später. Die nächste Beatles-Single nach Penny Lane, Strawberry Fields war dann All You Need Is Love. Lucy in the Sky, eben übrigens aus dem Love-Album, wo es zum Schluss mit anderen Stücken direkt weitergeht und Samples. Vom Originalalbum Jetzt She's Leaving Home, kein einziger Beatle spielte da irgendetwas. Paul McCartney sang zu einem doppelten Streichquartett plus Kontrabass plus Harfe, gespielt von Sheila Bromberg, der ersten und auch einzigen Frau, die überhaupt als Sessionmusikerin auf einem Beatles-Album mitgespielt hat. Streicher und Harfe hat übrigens nicht wie sonst George Martin arrangiert, sondern Mike Leander, für 18 englische Pfund, damals waren das, glaube ich, knapp 200 Mark, also 100 Euro, oh, ganz schön. Und dieser Mike Leander war Produzent, Arrangeur und Komponist und schrieb einige Jahre später sämtliche Hits für, na, ich wäre nicht drauf gekommen, Gary Glitter. Musik. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She friend of mine who made the grave. Although the news was awful sad, yeah, yeah. Well, I just had to laugh. I saw the photographs. He blew his mind out in a car, Lord knows. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Thank you. Das waren eben drei am Stück. Zuerst She's Leaving Home vom Originalalbum, dann die Sgt. Pepper-Wiederholung ganz roh, auch von der Anthology-Serie aus der Ausgabe 2. Und dann als drittes eben A Day in the Life, das ist jetzt auch schon im Hintergrund instrumental, folgt auch auf dem Beatles-Album nach der Wiederholung von Sgt. Pepper, eben aber eine Version von Eric Burdon plus War, aber nicht aus ihrer ganz erfolgreichen Zeit 1970-71 mit Spill the Wine oder Tobacco Road, sondern vom Album Love is All Around, das war 1978 eine Art Reunion. Zwischendurch waren War ja auch ohne Eric Burdon ziemlich erfolgreich. Als kleiner Junge, naja, so klein war ich gar nicht mehr, eine Schule, sechste, siebte Klasse, habe ich mir damals das Sgt. Pepper Album mit der Post schicken lassen und fand es am Anfang gar nicht so gut, verglichen mit dem Vorgänger Revolver und dem tollen Gitarrensound von Taxman, And Your Bird Can Sing und wie sie alle hießen und heißen. Sgt. Pepper war mir damals irgendwie zu überkandidelt. Im Laufe der Jahre wechselte meine Haltung immer mal wieder. Insgesamt glaube ich nicht, dass Sgt. Pepper jemals mein Lieblings-Beatles-Album sein wird, aber ich habe den allergrößten Respekt vor John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, George Martin als Produzent und allen aus seinem Team. Das war der Sgt. Pepper Soundcheck. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.